Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Kim Yong-chul, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, kehrte nach dem Besuch in der Republik Kuba am 28. Mai mit Maschine heim.